wie es der Inge bei einem Judenarzt erging. Inge ist krank. Schon seit mehreren Tagen hat sie leichtes Fieber und Kopfweh. Inge wollte nicht zum Arzt gehen. Ach, wegen so einer Kleinigkeit zum Doktor rennen, sagte sie immer wieder, wenn die Mutter mahnte und warnte. Eines Tages aber wurde Mutter unwillig. Marsch, du gehst jetzt hinüber zum Dr. Bernstein und lässt dich untersuchen, so befahl die Mutter. Warum denn zum Dr. Bernstein? Der ist doch ein Jude und zu einem Jude geht kein deutsches Mädchen, antwortete Inge. Die Mutter lachte. Ach, red doch keinen Unsinn. Die Judenärzte sind schon recht, aber ihr in eurem BDM schwatzt lauter einfältiges Zeug daher. Was versteht ihr Mädchen schon davon? Inge protestierte. Mutter, du kannst viel sagen, aber den BDM darfst du nicht beleidigen. Und eines musst du dir merken. Wir BDM-Mädels wissen in der Judenfrage besser Bescheid als so manche unserer Eltern. Unsere Mädelschaftsführerin hält fast jede Woche einen kurzen Vortrag über die Juden. Erst letzthin hat sie gesagt, ein Deutscher darf nicht zum Judenarzt gehen und ein deutsches Mädchen erst recht nicht. Denn die Juden wollen ja nur das deutsche Volk verderben. Und so manches Mädchen, das beim Judenarzt Heilung suchte, fand dort Siechtum und die Schande. Ja, Mutter, so hat unsere Mädelschaftsführerin gesagt und sie hat recht. Die Mutter wurde unruhig. Ach, ihr wollt immer gescheiter sein als die Alten. Das, was ihr sagt, ist ja gar nicht wahr. Schau, Inge, ich kenne den Dr. Bernstein sehr gut. Er ist ein gar tüchtiger Doktor. Aber er ist ein Jude und die Juden sind unsere Todfeinde, antwortete Inge. Nun aber wurde die Mutter ernstlich böse. Jetzt reicht's aber, du vorlautes Kind. Du gehst jetzt sofort hinüber zum Dr. Bernstein. Und wenn du dich weigerst, dann sollst du mich einmal kennenlernen. So schrie die Mutter und drohte mit der Hand. Inge wollte nicht ungehorsam sein und ging hinüber zum Judenarzt Dr. Bernstein. Inge sitzt im Vorzimmer des Judenarztes. Sie muss lange warten. Sie blättert in den Zeitschriften, die am Tische liegen, aber sie ist viel zu unruhig, als dass sie nur einige Sätze lesen könnte. Immer wieder muss sie an das Gespräch mit der Mutter denken. Und immer wieder kommen ihr die Warnungen ihrer BDM-Mädelschaftsführerin in den Sinn. Ein Deutscher darf nicht zum Judenarzt gehen. Und ein deutsches Mädchen erst recht nicht. So manches Mädchen, das beim Judenarzt Heilung suchte, fand dort Siechtum und Schande. Als Inge das Wartezimmer betreten hatte, hatte sie ein sonderbares Erlebnis gehabt. Aus dem Sprechzimmer des Arztes klang ein Weinen. Sie hörte die Stimme eines Mädchens. Herr Doktor, lassen Sie mich in Ruhe!« Dann hörte sie das Hohngelächter eines Mannes, dann war es auf einmal ganz still. Atemlos hatte Inge zugehört. »Was mag das alles zu bedeuten haben?« fragte sie sich und ihr Herz klopfte bis zum Hals hinauf. Und wieder dachte sie an die Warnungen ihrer BDM-Führerin. Inge wartet nun schon eine Stunde lang. Wieder greift sie nach den Zeitschriften und versucht zu lesen. Da öffnet sich die Türe. Inge blickt auf, der Jude erscheint. Ein Schrei dringt aus Inges Mund. Vor Schreck lässt sie die Zeitungen fallen. Entsetzt springt sie in die Höhe. Ihre Augen starren in das Gesicht des jüdischen Arztes. Und dieses Gesicht ist das Gesicht des Teufels. Mitten in diesem Teufelsgesichte sitzt eine riesige, verbogene Nase. Hinter den Brillengläsern funkeln zwei Verbrecheraugen. Und um die wulstigen Lippen spielt ein Grinsen, das sagen will, nun hab ich dich endlich, kleines deutsches Mädchen. Und dann geht der Jude auf sie zu. Seine fleischigen Finger greifen nach ihr. Nun aber hat sich Inge gefasst. Noch ehe der Jude zupacken kann, schlägt sie mit ihrer Hand in das fette Gesicht des Judenarztes. Dann ein Sprung zur Türe. Atemlos rennt Inge zur Treppe hinunter. Atemlos stürzt sie aus dem Judenhaus. Weinend kommt sie zu Hause an. Die Mutter erschrickt, als sie ihr Kind sieht. »Um Gottes Willen, Inge, was ist passiert?« Es dauert lange, ehe das Kind nur ein Wort sprechen kann. Dann aber erzählt Inge ihr Erlebnis beim Judenarzt. Entsetzt hört die Mutter zu. Und als Inge ihre Erzählung beendet hat, senkt die Mutter beschämt den Kopf. »Inge, ich hätte dich doch nicht zu einem Judenarzt schicken sollen. Als du fort warst, da machte ich mir schon Vorwürfe. Ich hatte keine Ruhe mehr. Am liebsten hätte ich dich gleich wieder zurückgerufen. Ich ahnte plötzlich, dass du doch recht hattest. Ich ahnte, dass dir etwas zustoßen würde. Aber nun ist doch alles noch gut gegangen, Gott sei Dank. So stöhnt die Mutter und hat Mühe, ihre Tränen zu verbergen. Allmählich hat sich Inge beruhigt, nun lächelt sie schon wieder. Mutter, du hast mir schon viel Gutes getan. Dafür danke ich dir. Aber eines musst du mir jetzt versprechen, über den BDM. Die Mutter fällt ihrem Kinde ins Wort. Ich weiß schon, was du sagen willst, Inge. Ich verspreche es dir. So allmählich merke ich, dass man sogar von euch Kindern etwas lernen kann. Inge nickt. Du hast recht, Mutter. Wir BDM-Mädels, wir wissen schon, was wir wollen, auch wenn ihr uns nicht immer so ganz versteht. Mutter, du hast mich früher schon so manchen Spruch gelehrt. Heute will ich dir einen Spruch sagen, den du dir merken musst. Und langsam und bedeutungsvoll spricht Inge. Den Judenarzt im deutschen Land hat uns der Teufel hergesandt. Und wie der Teufel schändet er die deutsche Frau, die deutsche Ehe. Das deutsche Volk wird nicht gesunden, wenn es nicht bald den Weg gefunden zu deutscher Heilkunst, deutschem Sinn, zu deutschen Ärzten führt dahin.